This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Alright. Let me start that tune and see what's going on. Press the little start button here and the record button here. Make sure you press the record button now. Start already? Yeah, man. And you see it sounds up. Sound like it start already. That's how it start. Big man, the tune starting now. Let's do something. Hold on, I'm listen to you. Right, till it start. You hear that already, man? How it all develop, man. Boss man, if you talk so much, we're not going to hear it, you know. Alright, remember the plan of it. Can't sing something. Big man. Can't sing, you know, so. Studio time are running. Find something else to do. It's expensive, see? I never put up here. I'll do something before it's okay. I'll get it on. I like a douche peg. But it's so mad. Like it's like carrying a douche peg thing, eh? Well, don't have a douche peg thing, alright? I want to listen a little bit more and see what I develop. Big man, how much more listening you need for though? Just do something, man. Yes, like it's on the tight door. Yeah, man. When I can't play bass, when I can't play keyboard, when I can't play drum, when I can't sing, when I can't do one of them. Come out of your studio, man. Like a crap me when you do it, man. One rough play upon this guy. Yeah, man. Being the rough, you know. That's what I'm going to do. Play some keyboard, man. I put in a bang and a shuffle, right? Or so. But you don't know keyboard, no, like. We don't want to put music on this, man. We just want to. And the shuffle. Right place, still up. Right. We still are going now. Rhythm supposed to soon come back, yes or no? Yes, sir? Yeah, man. Yeah. Maybe I could have DJ something for this, but I don't know DJ. I wonder if you're like a little sound system vibe. You know? Yeah, that sound right, yes? Cool. All massive, rope in and all them kind of things. Yeah, but you have to do it with a different voice style. All massive and crew. Yeah, man, do something like that. So let's listen to the sound of brain damage. You can't sing something. What would I sing, sir? Can't sing not. Baby, I love your business. No. The sound too loose for that. Look at them sort of particle. Particle. Where are we going to look at the massive? Kind of simple, pretty joke. Well, if you talk so much, we're not listening. We need to listen some more, see? We don't need to do no more listening, man. Do something for the sound, man. Blows and squirt it every day, man. Shut up, hearted, man. We're supposed to punch our own air chest when we get a big sound. You know about it. We can tune right from my top, so it's gone. Okay. Right till it done. It done to right till. Yeah, it done, I don't know, I don't know the drum pan it yet. Chow, right till. Ja, willkommen bei Coast to Coast. Im Studio Franz Hahnemann und mit mir wieder der Dennis. Hallo. Ich bin Dennis Roberts. Ja, und er hat wieder ein paar schöne Reggae-Lieder mit und ein paar afrikanische Sachen. Jetzt am Anfang haben wir ein Stück von einer neuen CD gehört aus Frankreich. Und zwar heißt das Album Brain Damage, Spoken Dub Manifesto. Das sind so dubbische Instrumentale eben, über die zum größten Teil gesprochenes Wort dann noch drüber gelegt ist, beziehungsweise ja, eigentlich so richtige Raps oder Gesänge sind da nicht dabei. Es ist wirklich Spoken Word und zum Zuhören so Geschichten, die erzählt werden. Sehr angenehm, da hören wir später noch was. Und der Dennis sagt euch, was als nächstes kommt. Also, das nächste Lied ist von Lucky Dube mit dem Lied Taxman. $200 billion of taxpayers' money disappear every year, unaccounted for. Unaccounted. If it did, you mean you pay tax? Das war Lucky Dube mit dem Lied Taxman. Und da geht es, wie man schon hören konnte, um den Steuereintreiber, der immer nur nimmt und niemals gibt. So hat es gesungen. You always take and never give. The Taxman. Ja, ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland alle 14 Tage. Heute mit meinem Gast Dennis Robert im Studio. Und ich glaube, als er das letzte Mal da war, war es auch so heiß. Und wir haben so dolle geschwitzt. Aber haben auch die passende Musik dazu. Ich spiele noch ein Lied von dem vorhin schon erwähnten Brain Damage Album. Und zwar kommt das vom französischen Label Jarring Effects, dem Label der Dub-Combo Hightone. Und da sind sehr viele Künstler drauf vertreten, die ich alle noch nicht kannte. Eigentlich den einzigen, den ich kannte und auch nur von der Stimme her, das war der, den wir vorhin gehört haben, Sam Clayton mit dem Lied Rotted. Und wir hören uns noch eins an, und zwar Brain Damage zusammen mit Bart Plantanga. Das heißt The Beer Mystic's Last Day on the Planet. Das ist ein ziemlich wilder Text, aber wenn man genau hinhört, dann ist es sehr humorvoll. The Beer Mystic's Last Day on the Planet. I travel across the morose topography, landscape of pavement, gaping, giving way of its own accord. I travel west, courtesy of the fecund mysticism of brew. I walk and hear voices calling me, Furman. From intercoms, car alarms, police radios, and PA systems, signals of the collapse of the social inside the paranoid, the ego inside rumor. Conjoined to such a degree that we live on the rumors we imagine are circulating about us. I pinch a set of wheels, a 63 custom stretch Lincoln left idling on Hudson Street in front of the old Heartbreak Club. I adjust the electric mirrors, the electric seats, put it in gear like a knife through warm butter, elbow out the window. And all the dials stared up at me like an obedient dog's eyes. We were one, a noble cell with a mission, time bomb waiting to go off. The acceleration of the everyday leaves ever less time for character development and motivation, however, and so cars begin to extrapolate their functions to become characters in their own right, beyond subservience and beyond status symbol. They control the speed limit, convert latitude into attitude, and negotiate their own predetermined routes. That is what they mean by automatic. Dark beer, however, is my sextant of elixir, an alchemy that transforms sharp objects, projectiles of control, architectures of neglect and paranoia, and belligerent light strategies into a soft sigh of reverie. I double park, buy beer, only the best. Harp, Thomas Hardy, Delirium Tremens, Old Peculiar and Animator. From Tribeca, I bullet up 6th Avenue, do menacing side swipes, sheer door handles and fancy trim off along the way. At 14th Street, I do a stuntman slide, broadsiding a silver Mercedes. The sound is meaningful, the jolt exultingly tragic. A citizen waving an umbrella gives chase, but I leave him with just a hint of rubber to perk his nostrils like a subtle dab of perfume on the nape. At a red light, I gun the engine, pour beer over my head, comb my hair back. I'm James Dean. He's dead too, and yes, I too am just a short chapter in an absurdist novel. At 34th Street, I make a swooping chase scene left, cruise down the sidewalk, watch the strollers scattering cling to Macy's windows. It's a movie, it's amazing, and you've seen it, but never quite so interactive. I wish my head was a camera. I can paralyze the city, and so can you. You too can redraw the maps which place you in complete opposition to the objective grid of cross-hatched asphalt that hems everyone into the reigning wisdom. The car drives on. chase scene from the 7-Ups coursing through our system, propelled by multiple beers and a can of Jolt. You can either go nowhere fast or nowhere slow. The very dynamic of speed contains the anxiety of arrival. Ambulance chasers follow. I am leading a configuration of the desperate and lifeless. We, me and Lincoln, back up, pure demolition derby style, slamming to a Cadillac, putting it out of commission. Crushed radiator to ecstatic cheers. The caddy owner gives chase, bangs furiously on my windshield. The symphonic cacophony crescendos. I want mirrors bowed to sculpt the agonizing noise of frustration into scrap metal Stravinsky. I want the blaring horns, car alarms, and howling motorists to draw functionaries to their office windows and away from their desks. When I step on the gas, the caddy owner hangs on to the radio antenna. He looks funny, like Jerry Lewis in a movie I can't remember the name of. Yes, I am a scene. And a scene like a parade should head down Fifth Avenue, bumper car style and heavy traffic, playing chicken with over 100 violations under my belt, and I'm still moving. I double park and enter the lobby of a bank to yell, "They don't have your money. They've already spent it." I have nothing to lose by betraying our cumulative and tenuous economic myths. This is how panics commence, doubt worming its viral way through habit and presumption. We have already seen beer drinkers take over Central Park to drink their ales in defiance of three city ordinances. Running on empty, I finally end up ditching my tub with its beer-soaked seats behind the Central Park Zoo. I emerge as an immigrant from the spent interior of myself. I notice two choppers hovering overhead, something like gun muzzles or camera lenses aimed down at me. I hold the musty sack of leftover shook-up beers the way fathers hold their babies. I open up my Thomas Hardy and realize that my reality has outrun my ability to invent or document it. And at midnight of the seventh day, I shivered, I festered, but I did not die. No activist lawyer came to my defense. No one offered me a hand, a bite to eat, a drink of something. No one saw similarities between my methods and the flailing pugilism of Jackson Pollock. No one noted that my techniques were informed by Dada, which aimed to fracture art through politics and to erode politics through art. The nobility of my terrorism had eluded them all. Notoriety had failed to lift me out of my meaningless anonymity. I was alive and in big trouble. Ihr hört Coast to Coast und das war eine weitere Neuvorstellung aus Frankreich, wieder vom Label Jarring Effects, die uns ein sehr schönes Promopaket geschnürt haben. Und zwar kam das Stück, was wir gerade gehört haben, vom neuen Album, das nennt sich Zen Tone und ist wieder eine Kollaboration der Band Hightone, diesmal mit der Gruppe Zen Seal. Und ein bisschen zur Geschichte: Hightone, die Dub-Gruppe aus Lyon. Die haben schon mit einigen anderen Gruppen kollaboriert, zum Beispiel mit den High Visitators. Da gab es eine CD, ein Album, das nannte sich High Visitators, zusammen mit der französischen Gruppe Improvisators Dub. Und auch vorgestellt haben wir euch die CD Wang Tone, zusammen mit dem klassischen chinesischen Musiker Wang Lei. Und jetzt eben eine neue Kombination und die Band Zen Seal, mit denen Hightone hier zusammengearbeitet haben. Die sind sehr stark Rock beeinflusst und so ist es ein ziemlich abwechslungsreiches Album, zum Teil mit so rockigen Gitarrenriffs und auch so technoider Dub-Musik und auch schönen Downtempo-Dub-Nummern. Auch da werden wir uns später noch was anhören. Und jetzt kommt erstmal der Dennis dran. Und jetzt kommt das Lied Amor Langa von Lea Genau aus der Elfenbeinküste. Ist ja lustig. Genieß es mal. Mama, amulanga, eh, eh, eh, eh, Nina. only real dope. Das Stück hier hieß Karabesk, stammt vom Künstler 2/5 BZ. Die sind Türke, also wird ausgesprochen Eki Baş BZ, so steht es auf der Platte. Und dahinter verbirgt sich ein gewisser Serhat Köksal, der schon seit Ende der 80er Jahre als Musiker und Multimedia-Aktivist tätig ist. Der tritt live auf zum Beispiel und hat bis zu 7 Musiker und Künstler, die ihn unterstützen live, tritt aber auch alleine auf und macht dann auch ganz allein parallel so Video- und Soundcollagen. Das Stück, was wir gerade gehört haben, ist so ziemlich das straighteste und ja, das straighteste Stück eben, was er gemacht hat. Da gibt es zwei Platten, Peel Sessions 1 und 2, die hat er aufgenommen für den bis inzwischen verstorbenen BBC-Radiomoderator John Peel, der ihn Anfang der 90er mal in der Türkei getroffen hat. Und der Serhat Köksal ist auch gerade in Deutschland unterwegs, deswegen spielen wir das unter anderem am Freitagabend in Leipzig in der Moritzbastei. Ja, weiter geht's mit auch so irgendwie orientalischer Musik wahrscheinlich oder mit afrikanischen Einflüssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt. Produziert ist es auf jeden Fall vom Musiker und Produzenten Ras Mezinai, der lebt und arbeitet in New York City und ist auch verantwortlich für so Dub-Projekte wie Subdub, erschienen auf Agriculture, und hat als Badawi zum Beispiel das Album Soldier of Midian veröffentlicht. Steht eine schöne Geschichte über den Soldaten hinten drauf auf dem Album. Eigentlich ist es aber ein bisschen zu lang, um das jetzt zu erzählen, deswegen spielen wir einfach ein Stück. Das heißt Evocation. We'll be right back. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Heute mit schönem Getrommel hier, das war Badawi mit dem Stück, wie ist das, Evocation, erschienen ist das auf Reach Out International Records. Und jetzt habe ich vor dem Stück schon kurz den Titel und Inhalt des Albums im Prinzip erwähnt, aber doch nicht richtig erzählt, deswegen habe ich mich entschieden, ich tippe das einfach ab, denn das ist eine sehr schöne Geschichte über den Soldaten von Badawi und im Prinzip über eine ziemlich clevere Entscheidung, die er trifft und dann auch standfest vertritt. Deswegen tippe ich das ab und ihr werdet das auf unserer Website finden ab nächster Woche. Dort auch die Playlist dieser Sendung und aller bisherigen Sendungen und einige schöne Goodies. www.coastradio.de. Und das nächste Lied kommt von Uroy mit dem Lied Soul Rebel. Instead of fussing and fighting, why not just get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. You know, I'm a cashier. Man sees a great adventurer. Soul adventurer. You can hear what I say, let there be love. See the morning sun on the inside. Nothing in this world they could have never do. Never to stop, not to trade from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, I've got work to do. Means we gotta come on over, rock it with me now. If you're not come rock it on over, baby. Say rebel in the morning, rebel in the evening. Soul rebel. And daddy say you gotta come on over and rock it on round there. I'm a cashier. It's best not a sound to capture, you know. Soul rebel. So make it an adventure here, dear, and everywhere you can hear me when I say. So ride him on right down there. Yeah, so you're gonna rock it on. Means that I gotta get stepping, you know. Got to be on the move, so baby, baby. See rebel style, run away, child. I beg you, stop the running wild. Dread from stepping up higher and higher. Let my titty say, say, say I'm a living man. And I've got a lot of work to do now. And they bumble on the way. I've got work to do. So come on over, I make you rock it on down there. Africa, no one moko bala menyi bibansa mane betunya kusi besi Afrika don benare ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'Afrique même si le ciel tombé luttons pour la paix kon jamu Afrika mom lainya mane jamu Afrika moy suñu natange Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Quand j'aime Africa, mon laïnian. Mané j'aime Africa, moi je suis une adangue. Das war Jamu Africa von Ismaël Lo aus Senegal. Und damit haben wir heute auch wieder einige afrikanische Länder abgedeckt. Denn zum Beispiel Lucky Dube am Anfang. Wo kommt der her? Aus Südafrika, oder? Ja. Und da haben wir auch noch einen Tipp für euch. Der Dennis hat erzählt, dass am Montag, also dem kommenden Montag, um 20 Uhr abends eine Gruppe aus Togo spielt hier in Emden. Und zwar bei der Ausländerbehörde oder in der Nähe der Ausländerbehörde. Wir wissen es nicht genau. Ist nur so eine halbe Information, aber... Also auf jeden Fall ist dort in der Nähe noch eine Bibliothek und eine Kirche. Und irgendwo wird es stattfinden. Das ist am Montagabend um 20 Uhr. Da ist eine Gruppe aus Togo und garantiert trommeln die schön was weg. Ja, das war die Sendung Coast to Coast für heute. In 14 Tagen eine weitere Ausgabe. Dann wieder mit dem Co-Moderator Adrian Bahne. Der ist dann zurück aus dem Sommer. Ja, was gibt's noch? Checkt unsere Website www.coastradio.de und dann hoffe ich, dass ihr wieder reinschaltet in 14 Tagen. Und jetzt kommt Gregory Isaac mit dem Lied Hard Drug. Thanks to Mama.